Es ist 5 vor 8, hier sind die Neuigkeiten aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Jan-Philipp Repp. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim hat jetzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Das teilte eine Sprecherin der obersten deutschen Anklagebehörde mit, und zwar aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls. Außerdem hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet, auf dem Zeugen Fotos und Videos hochladen können. Damit wollen die Ermittler herausfinden, wo sich der Täter vor dem Angriff aufgehalten und was er in dieser Zeit gemacht hat. Ein Auto rast in Bad Homburg in ein Haus. Der Fahrer kommt ums Leben. Das Haus ist unbewohnbar und mittlerweile glaubt die Polizei, der Mann hat das mit Absicht gemacht. FFH-Reporter Peter Toussaint. Der 66-Jährige muss eine immense Geschwindigkeit drauf gehabt haben am Sonntagmorgen, sagt mir ein Polizeisprecher. Er starb noch am Unfallort. Ein Statiker muss jetzt prüfen, ob das Haus dort einsturzgefährdet ist. Bei dem Aufprall war auch eine Gasleitung kaputt gegangen. Einsatzkräfte mussten die Straße aufmachen und sie reparieren. Die Polizei glaubt inzwischen, dass der Mann, bevor er in das Haus gefahren ist, seine Frau umgebracht hat. Ihre Leiche wurde in ihrer Wohnung gefunden. Peter Toussaint, Bad Homburg. Bombensuche auf der Autobahn. Die gibt es gleich ab 20 Uhr auf der A60 zwischen dem Rüsselsheimer und dem Mainspitz-Dreieck inklusive Vollsperrung. Fachleute vermuten hier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. FFH-Reporter Christian Etz. Bombe oder doch nur Metallschrott? Heute Nacht soll untersucht werden, was sich da wirklich unter der Fahrbahn befindet. Im Ernstfall könnte es sogar zu einer Evakuierung einiger Rüsselsheimer Stadtteile kommen. Patrick Burkhardt, Oberbürgermeister von Rüsselsheim, sagte mir, dass ein Fund zwar unwahrscheinlich, aber eben möglich ist. Deshalb bittet er alle Rüsselsheimer, sich auch auf eine Evakuierung einzustellen. Für den Zeitraum der Untersuchungen bleibt die A60 heute Nacht außerdem gesperrt. Christian Etz, Rüsselsheim. Vorletzter Härtetest für die deutsche Fußballnationalmannschaft heute Abend. In Nürnberg trifft die DFB-Elf auf die Ukraine. Noch ohne die 4 Champions-League-Finalisten, aber wieder mit Manuel Neuer im Tor. Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht die Mannschaft gut vorbereitet auf den Test. Er sagte: Jetzt ist er mir leider verloren gegangen, der Herr Nagelsmann. Der muss kurz mit seinen Jungs sprechen. Ja, das wahrscheinlich. Ja, die sind schon im Tunnel. Viertel vor neun ist ja dann schon Anpfiff. Dankeschön, Jan-Philipp. Gleich ist es 20 Uhr, liebe Autofahrer. Vorsicht bitte, wenn Sie unterwegs sind auf der A7 Kassel-Fulda. Da haben wir Fahrzeugteile zwischen Dreieck Kassel-Süd und Guxhagen. Bitte nicht zu schnell fahren. Dann die 66 Wiesbaden-Frankfurt zwischen Wiesbaden-Nordenstadt und Wallau. Immer noch ein Scheinwerfer auf der Straße. Nicht zu flott, auch auf der A67 Mönchhofdreieck Darmstadt. LKW-Reifenteile haben wir hier noch zwischen dem Mönchhofdreieck und Rüsselsheim-Ost. Sonst aber nichts los. Bundesstraßen zum Beispiel komplett frei, super. Kommen Sie gut und sicher an. FFH, das Wetter. Teils wolkig, teils klar, so begleitet uns das Wetter in Hessen am Abend. Und auch die Nacht wird nicht wesentlich anders. Trocken bleibt es bei relativ kühlen 5 bis 9 Grad. Morgen gibt es oben Richtung Norden ein paar mehr Wolken, aber meistens ohne Regen. Der Süden freut sich häufiger über Sonne und ist bei maximal 22 Grad.